Band lassen. Mit euren Kleidern handeln, das ist eine wahre Lumperei. Es schaut nichts heraus dabei. Als höchstens der Ellbogen, wenn man es anzieht. Ich war einmal mein eigener Herr. Bin viermal zu Grund gegangen in einem Jahr. Jetzt bin ich Sklav. Sklave, Gehilfe bei meinem Schwagern, dem Tandler Schlucker, der für meine Schwester Seffel, die sein Weib ist, und für seine Kinder nicht das Nötigste verdienen kann. Um nur was zu essen zu haben, bleib in einem Dienst, wo ich Hunger leiden muss. Ach gut. Ja, da habe ich jetzt einen Rock zu kaufen gekriegt, da kann mein Schwager wieder ein paar Gulden profitieren dran. Was ist das aber gegen den Profit, den andere haben? Seit der Existenz des Geldes gibt es in jedem Stamm Reiche und Ärmere. Mich hat das Schicksal bestimmt, das verworfenste Individuum der untersten Gattung, der Tandler, zu sein. Und dazu habe ich noch eine ungesättigte Leidenschaft zur Salal im Herzen. Das hat schon frische, fesche Leute zusammengerissen. Was hab ich erst zu erwarten, der ich schon so viele Jahre auf dem Tandlmarkt bin? Früher da habe ich so dahin gelebt. Aber seit mein Schwager trotz seiner zahlreichen Familie das verwaiste Mal, seine Schwester, die Salal ins Haus genommen hat, da bin ich von einer Leidenschaft zu dieser cleveren Haubenmacherin ergriffen. Was ist denn das? Der Salal ihr Stimme und eine Mannsbüder Stimme? Ja, Mordelement! Ist das schon wieder der zudringliche Johann von oben? Ah, nein, das ist eine fremde Stimme. Was will denn der Kerl von der Salal? Na, das muss ich wissen. Schnell hinter den Wandkasten. Aber ich bitte Sie, nein, euer Gnaden, lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe ja keine Zeit. Lieber Kind, schöner Kind, Chérie. Ja. Ich möchte ihr gerne, aber ich bin bekannt hier im Hause. Man darf mir nichts sehen. Eben, äußer so gehen, euer Gnaden. Ich speisen heute zu Mittag hier im ersten Stock, Chérie. Ja. Ich wünsche guten Appetit. Du musst mir schreiben, Chérie, wenn ich dir sprechen kann, Chérie. In einer halben Stunde lasse ich ein Schnür vom Fenster herab. Du bindest ein zärtlicher Briefchen daran. Ja. Und ich ziehe hinauf im ersten Stock. Compris, Chérie? Adieu, Chérie, adieu. Adieu, adieu. Ach. Da schon her, der Damian. Du bist da? Jawohl, mein Neidiger. Was habe ich gesehen? Einen alten Stutzer. Wie kommt denn der in deine Nähe? Salal? Aber geh. Chérie, du. Auf seine zwei Spazierhölzer kommt er mal in die Nähe. Er ist mir nachgerannt. Hat mir eine Menge Schönheiten gesagt und hat mich überhaupt nicht zu Wort kommen lassen. Salal, ich bin ein guter Kerl, aber in der Eifersucht, da kann ich dem Hotel ein Doublé abgeben. Wenn ich nicht so hungrig wäre, den hätte ich gehabt. Aber drei Bandeln Leberwürst und ich bin wie der Mann und zerreiß ihn in den Lüften. Das ist doch so einen Rachedurst. Geh, Damian. Das wird wohl ein anderer Durst sein. Komm, probier's mit einem Seitel Heurigen. Was am Wein? Ja. Meine Kasse verträgt solche Depensen nicht. Da oben im ersten Stock, ja. Da könnten sie einem was zukommen lassen. Der reiche Herr von Goldfuchs über uns. Der gibt große Tafel. Sag mal, sind wir denn nicht eingeladen, Salal? Geh auf, du Teug. Na, da speisen lauter reiche Leute. Das ist ja eben das Dumme und das höchst Ungerechte. Ach so? Wenn die reichen Leute nicht wieder Reiche einladeten, sondern arme Leute, dann hätten alle genug zu essen. Geh auf, du redest schon wieder so geschwollen. Oh nein, bitte. Meine Rede ist philosophisch. Das Geschwollene, das gehört schon mehr ins Medizinische, ne? Man muss die Welt heute halt nehmen, wie sie ist. Und nicht, wie es sein könnte. Aber geh, was. Wenn der Mensch gar kein Glück hat, dann... Das Glück ist kugelrund. Es kann alles noch anders werden. Oh, ich bin halt kleinmütig. Komm, da hast 12 Groschen auf einen Wein. Ich kenn dich. Beim dritten Seitel erscheint da alles in einem anderen Licht. So, ich geh jetzt in die Küche. Der Seferl helfen. Wer hätte so eine ausgebreitete Menschenkenntnis in dieser zarten Person gesucht? Der Damian ist da. Gut. Was will denn der Schwager Schlucker? Schon wieder neue Geschichten. So? Mein Sohn Adolf ist in die Goldfuchsche Frau verliebt. In die Tochter von dem reichen Herrn über uns? Mhm. Na, das ist schon eine alte Geschichte. Die gehört auf den Tandelmarkt. Na was, Stubenmal tragt Posten. Die Frau geht ein bisschen über die Stirn herunter, der Sohn geht ein bisschen über die Stirn hinauf. Nicht? Und auf dem halben Weg kommen sie zusammen. Ich werde es auseinandertreiben. Ich habe jetzt noch einen notwendigen Gang. Darum geht der Schwager hinein zu der Meinigen. Wie der Adolf nach Haus kommt, muss er in die Kammer hinein und darf ja nicht mit keinem Blick auf die Stiegen hinausgehen, mit keinem Fuß beim Fenster hinausschauen. Sie soll bedenken, dass der Herr von Goldfuchs, wenn er glaubt, wir sind einverstanden mit dem Liebeshandel, es dahin bringen könnte, dass wir abgeschafft würden. Sie soll bedenken, dass wir zwar schlechte Leute sind, dass man uns aber nichts Armes nachsagen kann. Da sag ihr der Schwager, ich hab jetzt noch einen notwendigen Gang. Ich bin bald wieder da. Mir scheint, der war beim Heurigen. Na, die Kommission ist mir zu lang. Seppel, Schwester, du sollst doch gehen auf den großen Buben. Was ist mit dem Adolf? Ich hab schon einmal geredet, zweimal rede ich. Na, sowas. Narrischer Damian. Ich komm schon, Seppel. Friedrich? Bitte? Da dein Gulden. Meld er mich beim Herrn Goldfuchs. Sogleich, Herr von Zins. Ich weiß nicht, ich habe eine ordentliche Furcht in mir. Aber was hat denn ein Hausherr zu fürchten? Ich bin freilich schon 47 Jahre, aber ich hab drei Häuser. Auf mein Gesicht sind freilich einige Blatternarben. Aber auf meine Häuser sind keine Sets. Mit einem Wort, ich bin ein junger, sauberer Kerl. Ich riskiere es. Ah, da kommt er und der widerliche Johann auch. Ah, was sehe ich, der Hausherr. Sie kommen wohl um den Zins, Herr Zins. Aber Sie wissen, dass morgen erst der Fälligkeitstag ist. Mir ist es zwar gleichgültig, ob ich eine Bagatelle von 2000 Gulden am Tag früher oder später bezahle, aber... Ich bitte, ich komme. Wir sind noch nie unseren Zins schuldig geblieben und wir werden uns wegen dumme 2000 Gulden auch noch nicht schmutzig machen. Was hat denn er drein zu reden, Johann? Wie darf er seinen gnädigen Herrn? Sei ruhig, Johann. Ja, wenn euer Gnadenwert touchiert, das ist mir grad, als wenn man mir ans Leben ging. Braver Bursche. Herr von Goldfuchs, mein Anliegen ist ganz anderer Art. Sie kennen meine Vermögensumstände, Herr von Goldfuchs, wissen, dass ich drei Häuser habe, wissen, dass ich ein ehrlicher Mann bin. Drum nehme ich mir ohne Umstände die Freiheit und halte um die Hand Ihrer Tochter an. Was? Was ist denn? Was ist denn da Lächerliches dran? Also, danken Sie es meinem gegenwärtigen guten Humor, Herr von Zins, dass ich nur lache über Ihr keckes Begehren. Ich habe andere Pläne mit meiner Tochter. Ja, ganz andere Pläne haben wir mit unserer Tochter. Wäre ich Ihnen also zu schlecht zum Schwiegersohn? Wie Sie es nehmen wollen, Herr von Zins. Ich fordere nicht bloß Reichtum, sondern auch gute Herkunft von meinem Eidam. Erlauben Sie mir, mein Vater war ein Ehrenmann. Ist das der Ihrige auch gewesen? Mein Vater war Lieferant. Ich bin geborener Millionär. Folglich, Herr von Zins, gibt's da für Ihnen keine Braut. Zu kühne Wünsche kommen vom erhitzten Gehirn. Nehmen Sie Eisumschläge. Auf den Kopf, es kann nicht schaden. Ich glaube, er hat einen Rausch. Herr von Zins, Sie sind mit Ihrem Begehren abgewiesen. Dort ist die Tür. Adieu. Es ist schade, dass ich mich echauffiere. Komm, Johann. Ja, echauffieren wir uns nicht. Man muss nicht glauben, wenn man ein Hausherr ist, dass man dann alles durchsetzt. Hausherr kann ja jeder sein, der sich ein Haus kauft. Dem Kerl, dem Johann, muss ich eine Tracht Prügel verschaffen und wenn mich Stück auf einen Dukaten kommt. Oh, oh, Fräulein Emilie. Sie sind so echauffiert. Was ist denn eigentlich vorgefallen, Herr von Zins? Mein gnädiges Fräulein ist erschrocken, weil hier so ein Spektakel war. Also jetzt geht's hinein. Ich mache hier meinen Antrag. Diese Fanny, das Stubenmädel, geniert mich zwar, aber allein ist meine Angebetete ja niemand. Mein verehrtes Fräulein Emilie, ich habe bei Ihrem Herrn Papa um Ihre Hand angehalten und bin abgewiesen worden. Gesetzt, ich hätte bei Ihnen zuerst angeklopft. Was für eine Antwort hätte ich erhalten? Herr von Zins, Sie sind mir ein zu schätzenswerter Mann, als dass ich Ihnen meine Gefühle verheimlichen sollte. Reden Sie, ich bitte Sie, reden Sie. Ach, sie ist verliebt in mich, oh, ich glücklicher Kerl. Ihnen will ich mein Vertrauen schenken, möchte mir dies Anspruch auf Ihre Güte erwerben. Gerade Sie könnten viel tun für mein künftiges Glück. Alles, alles, reden Sie nur. Ich fühle mich geehrt durch Ihren Antrag, doch mein Herz gehört schon einem anderen, einem Jüngling. Wohlgemerkt, Herr Hausherr, einem Jüngling. Von edlem Gemüte, aber arm. So? Ja, Sie kennen ihn. Er ist der älteste Sohn des Trödlers Schlucker, da unten zu Ebener Erd, Adolf. Was? So einem springendes Feld zieht man einem Hausherrn vor? Ja, die Liebe fragt nicht nach Georgi und Michaeli. Luftschlösser sind ihre liebsten Häuser. Ihr Grundbuch ist das Herz. Der Zins wird mit Küssen bezahlt. Was heißt das, der Zins wird mit Küssen bezahlt? Wie Sie mich foppen? Aber Herr von Zins, der Sohn einer zu Ebener Erdpartei soll über einen Hausherrn triumphieren? Nein, das darf nicht sein. Ich empfehle mich! Dem brennt der Kopf! Doch jetzt von was anderem. Fräulein, was willst du von? Ich lasse Ihnen nimmer mehr aus. Sie müssen jetzt dem armen Adolf schreiben. Der gute Mensch ist so melancholisch, so... Ach, wie kann ich? Er hat ja mir noch nie geschrieben. Er traut sich doch nicht. Und eins muss ja den Anfang machen. Ich habe ihn heute begegnet. Und weil er gar so blass war, habe ich ihm versprochen, er kriegt heute Schlag eins einen Brief von Ihnen. Da hat der Mensch eine Freude gehabt. Jesus. Es wird schon bald eins schlagen. Geschwind, Fanny. Feder, Tinte und Papier. Habe ich schon alles vorbereitet, gnädiges Fräulein. Setzen Sie sich nur hierher und schreiben Sie. Ich passe dabei auf. Ich bin verlegen, was ich schreiben soll. Ach, das ist nur beim ersten Brief so. Jetzt schnell geschrieben. Das Fenster ist offen. Er ist wahrscheinlich schon zu Hause und wartet. Missdeuten Sie es nicht. Na, na, ich lass dich nicht aus. Du musst mir den Brief schreiben, Adolf. Also Onkel Damian, ich habe jetzt unmöglich Zeit. Nicht, du musst. Mein Gott, bald wird es 1 Uhr schlagen. Die Stunde, der ich mit banger Ungeduld entgegensehe, wenn ich den Onkel Damian nur fortbrächte. Adolf, du bist eine schwärmerische Seele. Du liest Romane, du redest Hochdeutsch. Du hast deinen guten Stil. Du musst mir den Brief schreiben. Ja gut, also aber schnell. Was soll ich denn schreiben? Naja, also schau, das Verhältnis ist so, ne? Ich habe einen Rachedurst in mir. Der Salal ist einer nachgegangen. Und den will ich drinschlagen. Den will ich verhauen, diesen Sherry. Da muss also ein Brief an ihn geschrieben werden. Als wenn die Salam einen zärtlichen Brief an diesen Nachgeher schreibt, ne? Dass wir ihn so zu der beabsichtigten Trinschackung herbeilocken. Ne? Aha. Ja, du, der Brief muss aber Gefühl haben, hat sehr viel Gefühl. Ja, gut, also ich werde schreiben. Ich wünsche Sie heute abends zu sehen. Ah, nicht. Das ist doch kein Gefühl. Also anders. Ich liebe Sie von ganzer Seele. Ich bete Sie an. So ist recht. Ja, da wird der Windbeutel schauen. Der wird ja verrückt. Kommen Sie also... Nein, das ist schon wieder ohne Gefühl. Aha. Also, Also, wenn Sie meinem leidenden Herzen einen süßen Trost gewähren wollen, ja, so kommen Sie... Ja, nur so weiter in der dicken Tasse ist Gefühl. Kommen Sie heute Abend zu mir. Das Glück meines Lebens hängt an der Erfüllung dieser Bitte. Bitte, ja. Unterschrift? Ohne Unterschrift, nicht das? Das ist das wahre Gefühl. So, und jetzt heißt's den Brief petschieren. Es ist weder Siegelwachs noch Petschaft da. Was? Ich petschiere den Brief halt bei der Kasstecherin drin, nicht bei der Käsestecherin. Gib her, wenn der feine Kavalier den Brief liest. Kommt er sicher. Und die Trischackung geht vor sich. Und das tüchtig. Oh, ist das ein Gefühl. Na Gott sei Dank, der Damian ist weg. Ob Emilia wirklich schreiben wird? Es ist gleich eins. Und... Schnell, Fräulein Emilie, es ist schon 1 Uhr. Fanny, soll ich schreiben, dass ich Antwort erwarte? Schreiben Sie. Die Schnur wird so lange vorm Fenster unten bleiben, bis Sie Ihre Antwort daran geknüpft haben. Gut. Die Schnur wird so lange... Die Schnur habe ich schon hergerichtet. Fenster unten bleiben, die Antwort daran geknüpft haben. Fertig. Gib mir die Oblaten, Fanny. Ja. Na gut, zupicken. Das Verschlossene erhöht die Spannung. So, geben Sie den Brief her, Fräulein. So, jetzt bind ich ihn da an das Ende von der Schnur. So, fertig. Und jetzt lasse ich ihn hinunter, wie mir das Herz schlägt. Es ist bereits 1 vorbei und Fanny versprach mir doch an einer Schnur. Was ist das? Vor dem Fenster? Die Schnur! Der Brief von ihr. Ich hab ihn. Nein, ich hab ihn! Vater, geben Sie mir den Brief zurück. Aha. Liebesbrieferl, Geschichterl, Sachel, na wort da Vater, drin. Hören Sie mich. Ich muss erst lesen. So. Missdeuten Sie es nicht, dass ich zuerst an Sie schreibe. Ich glaube, von der Wahrheit und Innigkeit Ihrer Liebe überzeugt zu sein. Brav, sehr brav. Kann meine Gegenliebe Sie glücklich machen? So nehmen Sie die Versicherung, dass nur Ihr Bild in meinem Herzen lebt. Wär's möglich? Oh, ich überglücklicher. Oh, du Hauptspitzburg. Erfreuen Sie mich durch einige Zeilen Ihrer Hand. Die Schnur wird so lang am Fenster bleiben, bis Sie die Antwort daran geknüpft, die ich mit Sehnsucht erwarte. Liebster Vater. Halt. Das ist das Gescheiteste. Adolf? Ja? Du gehst jetzt mit mir in die Kammer, kommst mir nicht von der Seite und ich beantworte der Freundin anstatt einer den Brief. Auf eine Art, dass sie dich für den impertinentesten Frevel halten muss und dich in ihrem Leben nicht mehr anschaut. Oh, Vater, Sie treiben mich zur Verzweiflung. An der Krankheit ist noch kein Tandlassung gestorben. Mitkommst. Geh mal. Vater, machen Sie mich nicht aber unglücklich. So, da habe ich den Brief doppelt gesiegelt. Adolf, wo ist er denn? Ah, was, den Brief habe ich? Jetzt brauche ich den Adolf ja nicht mehr, ne? Der Chevalier hat zu der Salal gesagt, er lässt einen Spagat beim Fenster herab. Ich muss einmal nachschauen. Oh, halt! ist ja da der Spagat. Sie soll nur den Brief dran binden. Er wird den aufziehen, ne? Wenn wir ihn gleich aufgebunden haben. Wird eine Freude haben, der dumme Kerl. Cherie. Sie sind nur gefreut über den Brief. Seine Schläge sind auch schon so gut, als wir druckt. So, anbunden ist er, der Brief. Na, was ist denn? Was ist denn? Riert sich da oben nichts? Ah, wird schon aufgezogen. So, und jetzt schau ich in die Küche, ob es gar nichts zu essen gibt. Fräulein Emilie, die Antwort kommt. Da ist sie schon. Fanny, gib mir schnell. Er hat so einen festen Knopf gemacht. Da ist der Brief. Lesen Sie gleich, Fräulein. Ich liebe Sie von ganzer Seele. Ich bete Sie an. Wenn Sie meinem leidenden Herzen einen süßen Trost gewähren wollen, so kommen Sie heute Abend zu mir. Wie? Ach, das kann ich doch unmöglich. Es ist eine etwas kühne Idee von ihm. Das Glück meines Lebens hängt an der Erfüllung dieser Bitte. Gnädiges Fräulein. Was will er, Friedrich? Der Herr von Goldfuchs bittet das gnädige Fräulein, in den gelben Salon zu kommen. Es sind bereits Gäste anwesend. Melden Sie meinem Vater, ich komme sofort. Bitte Sie. Komm, Fanny. Du musst mir noch das Haar besser stecken, schnell. Ja. Kommen euer Gnaden nur herein in den Speisesaal. Es ist niemand da. Hat er ein Schnür, lieber Johann? Ja, da ist er schon, der Spagat, die Schnür, Chevalier Beaumont. Merci, merci. Befestige er der Schnür am Fenster und lass er ihn hinab. Ich bin schon dabei. So? Ich bin doch neugierig, ob mir dieser Lalerl antwortet. Ein süßer Person, une chérie. Zwar ein boveres Ding, aber hübsch ist sie. Nein, bitte. Da ist eine Antwort, die sich gewaschen hat. Bitte nicht. Die steckt sie sich nicht vors Fenster. Vater, wenn Ihnen das Leben Ihres Sohnes lieb ist, nur das tun Sie nicht. Nix da. Ich duld seine Liebschaft nicht. Bitte nicht. Aha. Die Schnur hängt richtig noch da. Ja, Vater. Jetzt den Brief angehängt. Mein Vater! Ja. Ruhig bist. Aha. Sie zieht schon hinauf. Ja. Nur Geduld, euer Gnaden, ich werde ihn gleich heroben haben, den Brief. So, da ist er, der Brief von der Salerl, wollte ich merci, sagen. Merci, merci. Da hat er zwei Dukaten, lieber Johann. Jetzt lese er mir aber den Brief vor. Ich habe mein Lorgnon vergessen. So. Keckes Geschöpf. Hein? Was für ein Geschöpf? Na, da steht keckes Geschöpf. Verschonen Sie mich mit Ihren Zudringlichkeiten. Oh, das ist ja ein Impertinence. Ja, bleiben Sie bei Ihresgleichen und mir hübsch vom Leibe. Wenn Sie sich Unannehmlichkeiten ersparen wollen. Oh la la. Ohne Unterschrift. Den verwegenen Stil hätte ich der Jungfer Salerl gar nicht zugetraut. Bitte, hier ist der Brief, Chevalier Bonbon. Gib er, ich könnte rasend werden. Oh, wer schaut gerade vorm Essen? Ah, oui, oui, er hat ganz recht. Insolence dergleichen. Rechtsschichten, Bonbons, so ein alter Steiger. Hey, bediente Tafel herrichten, ja, Speisen ja, vorbereiten, ja. Musikanten sollen bereit sein, es wird gleich gespeist. Seferl, Weib, was ist denn? Na, wird denn heute nicht bald angerichtet? Stöß nicht aber so, aber ja, Christen. Du blöde Mädel, du. Der Vater, mein Buben hat den Hunger. Die Frau Mutter vernachlässigt uns heute wieder ganz auf die Art, bis wir zurückbleiben im Wachstum. Gib mir Geld, Herr Mann. Ja. Es muss ein bisschen was aus dem Wirtshaus geholt werden. Du hast dir nichts zu Hause lassen zum Einkaufen. Und der Kredit hat ein Ende. Na, jetzt geht's zusammen. Und ich bin heute gesessen in meiner Tandlerhütte, als wäre ein angemalter Dirk und hab kein Kreuzer Geld gelöst. Und du, Salerl? Ja, mein Gott. Meine Kundschaften für die Haubenputz, die haben alle gesagt, sie zahlen mich das nächste Mal. Du, Adolferl, hast du nichts? Sie wissen, Frau Mutter, ich habe Ihnen in dem Monat alles gegeben, was ich mir verdient habe. Erst den nächsten Donnerstag kriege ich wieder meinen Gehalt. Na, was ist denn? Ich bemerke mit Missvergnügen gänzlichen Mangel an Anstalten zum Diner. Du, Damian. Was? Ich hab dir heute früher Geld mitgegeben. Ja, Schwager, da hab ich den Rock da drum gekauft, der was da auf dem Sessel hängt, der da. Na, was tun wir jetzt? Kein Kreuzer Geld im Haus und die Menge Leute zum Abfüttern. Geh mal essen, ja, wir haben so einen Hunger. Geh mal essen. Ja, zum Glück hab ich dir ein Leib Brot gekauft um die letzten 8 Groschen. Was? Ist halt unsere einzige Speise. So. Ich schneid's euch auf, Kinder. Bitte, Herr Vater, mir's Scherzl. Kinder, schluckt's kein Bein. Nix mehr haben als trockenes Brot. Ja, und das nur von heute auf morgen. Die Gesellschaft kommt, die Tafelmusik soll anfangen. Ich bitte, es ist serviert. Bitte, meine lieben Gäste, lassieren Sie sich nach Gefallen. Oh. So, ich habe ein frisches Wasser vom Brunnen geholt. Ja, einen Billigsdorfer. Eine Bouteille vom Allerleichtesten. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen eine Eröffnung zu machen, die ich nicht bis ans Ende der Tafel aufheben möchte. Ja, was ist denn los, Herr von Goldfuchs? Musik aus! Aber erst sollen die Gläser voll sein. Champagner! Oh, so wissen Sie denn, meine Tochter ist Braut. Ich? Aber Papa! Hier der Bruder meines alten Geschäftsfreundes in Marseille, Chevalier Bonbon, ist der Bräutigam. Wir gratulieren! Kriegen wir heute gar nichts als ein Brot? Dankt's mit mir dem Herrgott, dass wir das noch haben. Kinder, steht's auf und betet's.